WDR 5 Erlebte Geschichten. Er gilt als Vater der Sky Art und der Videoperformance. Otto Piene, 1928 in Bad Laasfe im Wittgensteiner Land geboren. Vor allem wurde er bekannt als Mitglied der Künstlergruppe Zero, die er in den späten 50er Jahren mit anderen begründete, um eine Kunstform zu schaffen, die ohne den Ballast der Kriege etwas völlig Neues entstehen ließ. Der Begriff Nullpunkt der Kunst war damit geschaffen. Otto Piene, der vor einem Jahr im Alter von 86 Jahren starb, war weltweit einer der ersten, die Kunst mit Licht, Bewegung, Wind, Feuer, Luft und Energie kombinierten. Mit dieser Idee wurde er weltberühmt und sogar Professor für Umweltkunst am Institute of Technology in Massachusetts, USA. Er lehrte aber auch an der Modeschule in Düsseldorf und übernahm eine Gastprofessur an der Universität von Pennsylvania. Der Grundstein für seine Laufbahn als lehrender Kunstprofessor wurde vielleicht in Bad Laasfe gelegt, wo sein Vater Direktor am Aufbaugymnasium war. Piene selbst kam erst im Alter von 75 Jahren zum ersten Mal in seinen Geburtsort zurück. Und der Anlass war, dass für den Bürgermeister in seinem Amtszimmer ein Bild von mir gekauft wurde. Und bei der Gelegenheit sind wir dann gern nach Laasfe gefahren, um zum Beispiel die ehemalige Schule zu sehen, die mein Vater ja gegründet oder mitgegründet hat. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich Laasfe als Stadt, als Erwachsener, als jemand, der sich für Landschaft, Architektur und, sagen wir auch, Heimat interessiert, das erste Mal, dass ich das bewusst gesehen habe. Ich war buchstäblich 6 Monate alt. Mein Vater wurde von Laasfe weg nach Lübeck versetzt und war dann der Gründungsdirektor für das damalige ganz neue Gymnasium, dem Typ nach auch neue Gymnasium, das also organisiert war als Aufbauschule, hieß das damals. Und dann war ich die nächste Zeit nicht in Laasfe, bis zu diesen diversen Gelegenheiten, die auch mit meinem Geburtstag zu tun hatten und meinem, ich weiß nicht wie vielen Geburtstag. Und wie gesagt, dann sind wir also wirklich hingefahren. Ich habe es gern gesehen. Danach waren wir dann noch mehrere Mal in Laasfe. Rubens war ja ein fabelhafter Mann. Und wenn man mich damit vergleicht, dann kann ich mich eigentlich nicht dagegen wehren. Sonst habe ich also über die Kunst in Laasfe lange, lange Zeit nichts gehört. Heutzutage gibt es, glaube ich, einen Kunstverein. Und es gibt also Künstler in Laasfe und so und so. Also jetzt ist es schon näher dran an der Kunst als seinerzeit zu meiner Zeit. Mein Vater wurde von Laasfe weg nach Lübeck versetzt. Ich habe ja da Abitur gemacht, allerdings mit Abständen der diversen Schulzeiten, weil der Zweite Weltkrieg dazwischen war und so. Aber das Wittekind-Gymnasium in Lübeck, ja, ich kann das also ohne zu übertreiben und andererseits zu Ehren meines Vaters sagen, es war eine sehr gute Schule. Und ich war da sehr gut vorbereitet auf diverse Dinge, die dann wichtig wurden, wie zum Beispiel die englische Sprache. Später, als ich solche Wünsche äußern konnte und mich mein Vater bei verschiedenen Gelegenheiten gefragt hat, was ich denn werden wollte, habe ich gesagt, ich wollte Künstler werden. Das war auch mehr oder weniger bekannt, weil ich immer sehr viel gezeichnet habe und sehr viel als Kind schon gemalt habe. Das verstand sich eigentlich von selbst. Und dann sagte mein Vater, das sei eigentlich sehr schön und käme mir auch nicht so überraschend, weil meine Familie meines Vaters, meine Mutter, meine Großeltern eigentlich sehr musisch orientiert war, obwohl mein Vater Naturwissenschaftler war. Er sagte aber, ich sollte dann, wenn ich ja da doch Künstler werden wollte, das sei von ihm aus sehr gern gesehen, eine Basis schaffen, die mich unabhängig machen werden würde von den Schwierigkeiten, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die zu erwarten seien, wenn man also freier Künstler werden wollte. Darum sollte ich dann auch das Zeichenlehrerstudium verfolgen. Und Das ist ganz interessant, denn in Deutschland ist das Zeichenlehrerstudium für höhere Schulen ja, also zum Gymnasium ist ja eine pädagogische Studienkategorie. Das heißt also, man kann eben akademischer Zeichenlehrer werden und gleichzeitig das normale Studienziel der Studienräte anpeilen. Als ich dann Abitur gemacht habe, das war schon nach dem Kriege, nach Luftwaffenhelfer und so weiter. Der Krieg ist ja in einem Land, in einer Umgebung, in einer politischen Situation entstanden, die man sich heutzutage kaum noch vorstellen kann. Dazu gehörte auch, dass der Krieg zum Teil bestritten wurde von der Jugend. Dazu gehörte, dass die Gymnasialschüler eingezogen wurden als Luftwaffenhelfer in der FLAG. Und mein Vater, der ja zu der Zeit noch lebte und der zu der Zeit noch der Direktor der Schule in Lübeck war, musste uns nach Minden bringen, wo die FLAG-Einheiten waren, wo wir dann den Dienst absolvierten, den Krieg quasi absolvierten. Das heißt, der Krieg war enorm direkt und wurde immer direkter. Andererseits war er damit verbunden, dass man fast den ganzen Tag und vielfach auch große Teile der Nacht in den Himmel gestarrt hat. Und das ist also einfach ein Teil der täglichen Übung war. Und da waren dann auch dann waren Zeiten dabei, die stille waren. Und die Stille wurde besonders kostbar, weil sie seltener wurde. Und die Sterne wurden besonders sichtbar, weil sie die einzigen Events am Himmel waren, wenn nicht gerade Luftkrieg gespielt wurde. Das heißt also, der Krieg war enorm intensiv und enorm eindrucksvoll und unvergesslich. Und insofern auch einflussreich für den Rest meines Lebens und des Lebens meiner, wie es damals sicher hieß, Kameraden. Man konnte das nicht erstens nicht vergessen und zweitens nicht ausradieren und man konnte dem auch nicht entgehen. Dann war dem ausgesetzt. Und als jemand sagte, der Krieg ist vorbei, es ist Waffenstillstand in Berlin angesagt, haben wir uns alle gewundert, dass wir noch am Leben waren. Da hatten wir eigentlich gar nicht damit gerechnet. Aber damit auch wurde die Notwendigkeit, die Wichtigkeit, die Schönheit des Himmels, die Schönheit des Friedens, die Schönheit der Stille mir und anderen bewusst gemacht. Und ohne diese Erlebnisse wäre das wahrscheinlich gar nicht so wichtig, so eindrücklich, so einprägsam geworden. Aber es war kein Spaß. Als ich dann studiert habe, als der Krieg vorbei war und ich das Förderkurs Abitur gemacht habe in Lübeck, in der Wittgenschule, habe ich dann erstens diese akademische Laufbahn nicht nur angezielt, sondern auch mit allen Studienerfordernissen durchlaufen, habe alle Examina gemacht, habe sie sehr gut gemacht und dann gesagt, jetzt habe ich meinem Vater das Wort gehalten und ich habe also mein Versprechen eingelöst, jetzt brauche ich nicht mehr Studienrat zu werden, jetzt kann ich Künstler, freier Künstler werden. Außerdem habe ich dann mehr oder weniger auf natürliche und eigentlich wenig vorauszusehende Weise, eigentlich während meines ganzen Studiums, meines ganzen Kunststudiums, auch Lehrfunktionen ausgeführt. Ich war 14 Jahre lang dann Lehrer und sogar bis ich also stellvertretender Leiter wurde der Modeschule Düsseldorf. Obwohl Mode mich eigentlich in meiner Familie keine sehr große Rolle spielt. Ich hatte einen Onkel, der Modeschef war in Berlin, der war also sehr bekannt und geradezu berühmt als Modeschöpfer, aber das war eben doch weit weg von Lübeck und das war auch weit weg von den Vorstellungen von was Künstler machen. Jedenfalls war ich gut darauf vorbereitet, außer Künstler auch Lehrer zu sein. Und das hat mich eigentlich zwar sehr zeitlich belastet, aber ich war immer im ersten und Hauptziel meines Tuns Künstler. Und auf der Universität Köln und der Kunstakademie in Düsseldorf lernte ich dann Freunde, die ähnliche geistige und Bildungsumstände erlebten oder praktizierten. Zum Beispiel meinen lebenslangen Freund Heinz Mack, den ich am ersten Tag meiner Zeit an der Kunstakademie in Düsseldorf kennengelernt habe. Und seitdem sind wir befreundet und daraus entstanden da so Dinge wie die Gruppe Zero. Nicht nur mit Heinz Mack, sondern auch mit Hans Salentin und einigen anderen Künstlern, die ich dann später noch im Laufe der Zeit kennengelernt habe. Das heißt also, wenn mir dann heutzutage junge Künstler sagen, was immer mal wieder vorkommt, mit dem Malen kann ich heutzutage nicht mehr viel machen, dafür habe ich keine Zeit. Dann können mir die nur leid tun. Ja, das ist also ein Armutszeugnis und nicht eine Frage der Hingabe an die Pädagogik. Man kann das durchaus miteinander verbinden. Denn Zero zum Beispiel ist größtenteils in der Nacht entstanden. Also Heinz Mack war hier im Atelier und hatte sein Atelier neben meinem in der Gladbacher Straße in Düsseldorf. Und wir haben üblicherweise gearbeitet bis nachts um 10, 11, 12, 1 Uhr und Zero dann in den Kneipen in der Altstadt in Düsseldorf gemacht, weil das die Zeit war, wenn wir Zeit hatten, frei zu denken und frei zu handeln, ohne Bindungen an die Pflicht oder wie man immer auch das nennen will. Wenn man die Zero-Kunst ansieht, das, was wir als Zero-Künstler gemacht haben, ist das also im Vergleich damit, was zu der Zeit, sagen wir mal, Mode war in der Kunst, ist das schon ein neuer Anfang mit sehr wenig Voraussetzungen, außer der, dass wir, was wir machten, neu entdecken wollten und das Dinge waren, die es noch nicht üblicherweise in der Praxis gegeben hatte. Mein Akademieprofessor in München war Willi Geiger. Und Willi Geiger war der Vater von Ruprecht Geiger. Und Willi Geiger war ein fabelhafter Lehrer. Und Ruprecht Geiger war ein guter Künstler. Ich habe ihn aber persönlich erst viel später kennengelernt. Ich habe ihn in München nicht gekannt. Aber das war sicher eine der Künstlerfamilien in München, die wirklich gut und einflussreich waren. Als Künstler habe ich mich schon bald für öffentliche Veranstaltungen und für Feste, zum Beispiel durch den Karneval. Wir haben als Studenten zum Beispiel Karnevalsausstattungen gemacht und für Dimensionen interessiert. Münchner Karneval hat eine gewisse Dimension, die also durchaus eindrucksvoll ist. Und ich habe mich mehr und mehr für andere Kunstarten interessiert, also nicht nur Malerei, nicht nur Bildhauerei, sondern Feste. Und die Feste brachten mich zusammen mit etlichen anderen Leuten in München, unter anderem den Veranstaltern der Feste und der Organisatoren der Kunst bei den Münchner Kunstfestspielen, die ein Teil der Olympiade wurden. Und ich lernte dann also die Kulturfunktionäre der Olympiade kennen und die fragten mich, ob ich also möglicherweise mit anderen Künstlern mich da beteiligen würde. Und dann habe ich bestimmte Programme entwickelt und das war ganz interessant in mehrerer Hinsicht. Ich war dann mittlerweile praktizierender Künstler im professionellen Sinne, sagen wir mal, und beteiligte mich an Ausstellungen und machte Drucke und machte Auflagen und wurde dann eines Tages ins Büro des deutschen Kommissars für die Deutsche Olympiade gebeten, das war der Herr Daume. Und im Zimmer von Herrn Daume hing über seinem Schreibtisch ein gerahmter Druck, das war mein Regenbogendruck, den ich für das Museum in Dortmund gemacht habe, hatte als Auflage. Und das war eigentlich eine ganz, ganz gute Begrüßung. Und er sagte, sowas könnte er sich auch für die Olympiade vorstellen. Naja, und daraufhin habe ich den Olympia-Regenbogen für die Olympiade entwickelt. Nachdem ich also dann so lange in den Himmel gesehen hatte und so lange mich mit Regenbogen beschäftigt, und den habe ich den Regenbogen in München gemacht. Und da sind ja eine Menge Elemente beteiligt daran. Unter anderem auch Erscheinungen, die wie Ballons, die leichter sind als Luft. Und das hat dann auch damit zu tun, wie ich den Regenbogen entwickelt habe. Aber es hat auch mit anderen Elementen zu tun. Zum Beispiel, dass ich erstens Philosophie studiert habe als wissenschaftliches Hauptfach neben der Kunst in Köln. Und dann ging ich, das ist also jetzt ein schneller Übergang, dann ging ich nach Amerika und wurde schließlich dann nach so und so vielen Jahren Amerikaner. Das heißt, also ich sitze vor Ihnen als Amerikaner und meine Frau ist Amerikanerin und wir wohnen in Amerika, wir leben in Amerika, sind aber nach wie vor oft in Deutschland, viel in Deutschland, weil es für mich wichtig ist. Denn ich habe eben Wurzeln in Glashütte und in vielen anderen deutschen Kulturen und deutschen Arten der Kunst. Und ich habe vieles mit nach Amerika getragen, was es dort nicht gibt, weil es das in Deutschland gibt. Und die Zeit in Amerika war ursprünglich im Anfang nicht so ganz einfach, denn das war ja noch relativ früh nach dem Krieg. Und die Deutschen waren nicht unbedingt die Lieblingsnachbarn der Amerikaner. Das hat sich aber alles auf alle mögliche Weise geregelt. Und wie gesagt, unter anderem bin ich heutzutage mit einer Amerikanerin, die die amerikanische Kultur vertritt, verheiratet. Und das ist kein Zufall. Ich hatte allerdings auch mal einen Onkel in Amerika, der im Ersten Weltkrieg da hängen geblieben war. Und das heißt also, das Wissen um Amerika war nicht bedeutungslos. Und wir waren an der Akademie in Düsseldorf, vor allem, sehr, sehr, sehr stark beeinflusst von der amerikanischen Kultur. Besonders Jazz, der ja neu war für Deutschland und neu war für die jungen Leute, und wir machten alle Jazz. Und amerikanische Literatur. Das heißt, es wurde daraus die Neigung zu und die Vorstellung von einer Weltkultur und die Vorstellung vom Weltfrieden und die Vorstellung von den Vereinigten Nationen, von denen man heutzutage auch wieder hört, weil es schon wieder Leute gibt, die unbedingt wieder Krieg machen wollen. Das heißt, insofern ist also der Geist von Zero nach wie vor enorm wesentlich, enorm wichtig, enorm lebenswichtig, besonders für junge Leute, die solche Dinge zuerst erleben und zuerst nachvollziehen können. Und ich bin ja dann nach München und nach Boston in Amerika auch akademischer Lehrer geworden, unter anderem auch Direktor eines akademischen Instituts am MIT, namens Center for Advanced Visual Studies, wo also Kunst, Technik Technologie und alle Arten von Kunst wie Musik und Literatur gepflegt und integriert werden. So zum Beispiel habe ich meine Frau kennengelernt, die an der Harvard-Universität studiert hat und deren Lehrer sagte, sie sollte doch mal meine Klassen nehmen, weil es die in Amerika auch am MIT, noch auch in Boston nicht. Die Klassen und die Arten von Interesse und von Praktiken der Kunst gab, die ich vertrat am MIT, nämlich die Integration von Kunst, Wissenschaft, Technologie und Industrie und Kunst. Und auf die Weise haben wir uns kennengelernt. Und dann hat sie auch ebenfalls mit unterrichtet in dem gleichen Programm. Und dadurch entstanden dann wieder andere Verbindungen, zum Beispiel die Künstler des CWS MIT, die dann eingeladen wurden an der Documenta in Kassel eine Arbeit zu machen, die diese Elemente, die ich jetzt genannt habe, integrieren würde. So entstand nicht nur Centerbeam in Karlsruhe, und besonders Kunst als Forschung ist ein wesentliches Thema geworden. Nicht nur in Karlsruhe, es gibt dann auch noch das die eine oder andere neue Schule in Europa. Aber Karlsruhe ist die wichtigste und diejenige, die ich als eine Nachfolgeinstitution von unserem Institut CAVS, Center for Advanced Research Studies, am MIT sehe. Ich bin dann ja mehr und mehr mit der Kunst am Himmel beschäftigt und mit der Kunst am Himmel quasi verbrämt, denn was ich mache weitgehend, hat also mit Sky Art zu tun, ein Ausdruck, ein Begriff, den ich selbst geprägt habe und der sich seitdem sehr stark durchgesetzt hat. Also das, die Sky Art wurde ein wesentlicher Teil der Verbindung von Kunst und Natur. Und jetzt machen wir solche Dinge und meine Frau ist dabei sehr stark beteiligt. So Dinge wie die Sky Art Conference. Und die Sky Art Konferenzen haben wir, ich glaube, 4 haben wir gehabt oder denken jetzt an die 5. Und das fing also weltweit, wenn man das so sagen darf, an mit dem Olympia-Regenbogen 1972 und geht von da aus dann immer weiter. Ich habe ja auch in der Entwicklung von Videokunst sehr viel mitgewirkt und habe die ersten Video-Performances mit meinem Freund Aldo Tamerlini gemacht und ein entsprechendes Experimentiertheater gegründet in New York City. Das ist alles, das gehört alles mit dazu und ist miteinander verwandt und auch verwandt mit dem, was ich noch heute mache, mit Zeichnen, Malen und Multimedia. Viele Dinge, die ich gemacht habe, habe ich zuerst gezeichnet. Und ich reise auch heute noch mit Skizzenbüchern, wo immer auch hin ich reise. Wie jetzt mit meiner Frau haben wir Ferien gemacht von stolzen 8 Tagen in Puerto Rico. Und Ferien heißt, dass ich also ganz viel Zeit mir nehme zum Arbeiten im Skizzenbuch und zum Entwickeln von Ideen. Der Vater der Sky Art, der Kunstprofessor aus Bad Laasfe, Otto Piene, der vor einem Jahr im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Eine Sendung von Heike Braun, Redaktion Mark vom Hofe. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.